Der Krieg ist da, um Leute umzubringen. Und andere ungemütliche Wahrheiten. So nennt Heinz von Kramer seine Sendung, die er nach Texten des französischen Schriftstellers, Schauspielers und Chansonniers Boris Vian zusammengestellt hat. Es waren ganz besonders und immer wieder die militärischen Rituale des 20. Jahrhunderts, denen der Spott des 1959 in Paris gestorbenen Künstlers galt. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen zu diesem Abend mit dem Militärexperten Boris Vian. Name? Vian, Herr Adjutant. Vorname? Boris, Herr Adjutant. Sind Sie Ausländer? Armenier? Wohl einer von denen mit Niederlassung? Leider nein, Herr Adjutant, ich bin aus Ville-d'Avray, Seine-et-Oise. Vorname des Vaters Paul, Vorname der Mutter Yvonne. Und aller Wahrscheinlichkeit nach kommt Vian von Viana, von Italien, von der italienischen Schwester jedenfalls. Sind Sie etwa der Cousin von Admiral Philippe Vian? Leider nein, Herr Adjutant, berühmte Verwandte habe ich nicht. Mit Ausnahme meiner Großeltern, die Eisenschmiede und Spezialisten für Bronzearbeiten waren und die den ehrenvollen Auftrag bekamen, Gitter für den Landsitz von Edmond Rostand in Arnagar herzustellen. Edmond Rostand, laut Konversationslexikon 1868 in Marseille geboren, Dichter und Verfasser der Tragikomödie in Versen Cyrano de Bergerac. Ausgesprochen bizarr ist es, dass ich durch Jean Rostand, der unser Nachbar in Ville-d'Avray war, zur Literatur gekommen bin. Ach, Sie schreiben? Das hätte ich mir denken können. Oh, Herr Adjutant, ich habe mehrere Berufe. Ich bin Ingenieur, Autor, Übersetzer, Musiker, Journalist, Sänger, Jazzkenner und nunmehr künstlerischer Leiter einer Schallplattenfirma. Donnerwetter, beachtlich. Schön und gut, aber wie sagt man, wer viel anpackt, packt nichts gründlich an? Das hängt davon ab, was man für Arme hat, der Adjutant. Schauen Sie meine an, ich bin wie ein Affe gebaut. Geschaffen für die Agrikultur, die Sie auf die nackte Scholle presst. Verspotten Sie mich nicht oder ich trete Ihnen ins... Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver. Das ist nicht von Ihnen, Herr Adjutant. Egal, ich scheiß auf die Intellektuellen. Nun, Herr Adjutant, der Kerl, der diesen Revolver erfunden hat, ohne den Sie machtlos sind, glauben Sie nicht, dass der auch ein bisschen intellektuell war? Ziehen Sie Ihre Nummer ab? Und der oder diejenigen, die diese Sprache erfunden haben, derer Sie sich so vorzüglich zu bedienen wissen, Herr Adjutant, waren das keine Intellektuelle? Worauf wollen Sie hinaus? Und der Erfinder von Dienstgraden bei Armee und Pfaffen, was ja ziemlich auf eins rauskommt, weil doch der Säbel dem Weihwasserwedel die Hand führt, der hätte nicht mehr nachgedacht als der Nachbar? Kleine Schlaumeier wie Sie imponieren mir nicht. Das Lied kenne ich. Schon gut, nicht ich. Ich hau nun ab, Herr Adjutant. Ich werde mich zu Ihnen aufrichten müssen, da Sie sich nun einmal nicht zu mir herablassen wollen. Ich werde Ihnen zum gründlichen Studium ein Handbuch des Chansonnier-Anwärters geben, damit Sie mir darüber wieder neue... Schluss jetzt! Klar, Adjutant. Ich verdufte. Boris Vian, geboren 1920 in Ville-d'Avray. 1939 École Centrale des Arts et Manufactures in Angoulême. 1942 Ingenieursexamen. Begründet eine Amateur-Jazzband mit Claude Abadie. 1946-47 erscheinen seine ersten Romane, gefördert von Raymond Queneau und Jean-Paul Sartre. Bis 1947 Ingenieur, daneben und in den folgenden Jahren Schriftsteller, Jazz-Trompeter, Chansonnier, Schauspieler, Übersetzer und Leiter der Jazzplattenabteilung bei Philips. Starb 1959 in Paris. Der Krieg ist da, um Leute umzubringen und andere ungemütliche Wahrheiten. Ein Abend mit dem Militärexperten Boris Vian. Neulich erhielt ich an der Türe meine Militärpapiere. Da wurde ich ganz blass und machte mich ganz nass, dessen könnte er sicher sein. Man sagte mir völlig korrekt, dass ich mich melden soll direkt in der Kaserne, die irgendwo in meinem Bezirk steckt. Ich begebe mich also dorthin und sage, wer ich bin, Ich wäre gekommen, noch etwas benommen, um zu sehen, was es gibt. Man schickte mich hinein. Ich bat, so nett zu sein, nachzusehen, wer da berief mich ein. Da bin ich in ein Büro, das aussah wie ein Klo. Dort saß, es war kein Spaß, eine kleine Sekretärin in Uniform und Tressen, auf die Vorschriften versessen. Ich habe mich, es ist wahr, gefühlt sehr bald schon wunderbar. Aber außerdem saß hier ein höherer Offizier, der sagte dann: Mein kleiner Mann, was führt Sie her? Ich antwortete: Ungelogen. Man hat mich eingezogen, Herr Soldat. Das hat mich zu kommen bewogen. Achtung! Schrie er mich an. Was denken Sie sich, Mann? Das ist ein starkes Stück. Sind Sie total verrückt? Sowas ist mir noch nie untergekommen. Setzt sich einfach vor mich hin, weiß wohl nicht, wer ich bin. Stehen Sie auf, unverzüglich, oder Sie sind gleich im Bau drin. Ich antwortete mit allem Mut: Ich bin nur ein einfacher Rekrut und bitte um Geduld. Es ist nicht meine Schuld, wenn ich den Brauch nicht kenne. Nur, wenn Sie so sitzen, da setze ich mich auch. Ganz klar. So ist's. So ist's. Oder ist's etwa nicht wahr? Ich bin wieder aufgestanden und habe ihm eingestanden, ich hätte Bedarf und wäre scharf auf seine kleine Sekretärin. Schlimmer. Ich kam schnell zur Sache. Was sie denn abends so mache und ob die Uniformierten hätten donnerstags wegen ihr keine Wache. Ich dachte, jetzt flippt er aus. Er sah ganz finster aus, er stand auf und nahm Anlauf und trat mir in den Arsch. Er brachte mich sodann zu einem Freund nebenan, zu einem Adjutant, der lochte mich dann ein. Man erzog mich danach um, prügelte mich krumm. Vormittags, nachmittags habe ich Scheißhäuser gefegt. Und das ist so weitergegangen. Monate, in denen sie mich zwangen. Nie. Nie habe ich so oft am Besen gehangen. Ich sehe die anderen Burschen marschieren, ohne den Tritt zu verlieren. Aber ich, ganz sicher, ich bin ein Unfähiger. Für das Gewehr habe ich keinen Sinn. Und in allen Kompanien sagt man, dass ich der Oberidiot der Rekruten bin. Selbst das Horn zu blasen, bin ich zu blöd über die Maßen. Ich bringe, oh Graus, Töne heraus, die alle auf die Palme bringen. Mich interessiert es in keiner Weise. Den Zapfenstreich finde ich scheiße. Wenn ich ganz allein bin, blase ich den Triumphmarsch aus Aida. Ganz leise. Mein alter Kumpan Dubois, der ein Soldat wie ich war, hatte, so weiß ich und zwar unvergleichlich, das Talent zum Soldaten. Er hatte neue Tressen. Den tollen Eindruck kann man ermessen. Das kommt davon, wenn man tut, was einem geheißen. Sie haben immer wieder gesagt zu mir, wenn Sie zum Kommiss wollen wie wir, ist erste Pflicht gehorchen. Sonst nichts. Und zwar den Berufsoffizieren. Dubois ist Adjutant und bringt es zum Leutnant. Vorausgesetzt, nur man findet den Dreh und wird 100 Jahre alt. Um aufzusteigen, muss man nur einem einzigen Befehl gehorchen, stur? Und mit Verzicht tun, was ist Pflicht, regelmäßig arbeiten und keinen Muck sagen. Wenn ich nun während 20 Jahren unverwandt Latrinen fege mit dem Besen in der Hand, sehe ich nicht ein, weshalb werde ich denn nicht Kommandant? Ist ein General ohne Soldaten gefährlich? Ein Polizeichef oder Präfekt ohne Polizisten? Ein Papst ohne Kardinäle, ohne Erzbischöfe und ohne Pfarrer? Mir wären diese recht. Die Engländer wissen, ein König ohne Macht ist im besten Sinne harmlos. Aber der kleine Mann ist eine ausschlaggebende Kraft. Hunderte kleine Leute sind eine Gefahr für den Einzelnen. 100.000 kleine Leute reichen für einen Krieg. 100 Millionen kleine Leute machen das Unglück der Menschheit aus. Der Direktor der französischen Eisenbahn ist nicht in der Lage, von seinem Schreibtisch aus einen Zug entgleisen zu lassen. Um das tun zu können, muss er sich in einen Weichensteller verwandeln. Oder in einen kleinen Mann. Und die Signale verstellen. Aber ein Weichensteller, da sitzt man am Hebel. Hitler ganz allein, ein herrliches Schauspiel. Aber 85 Millionen kleine Leute hinter ihm. Da hört der Spaß auf. Hitler ist tot. Die kleinen Leute leben weiter und geben sich Mühe, einen harmlosen Eindruck zu machen, wie alle kleinen Leute der Welt. Die kleinen Leute hassen sich untereinander, aber vereinigt nennen sie sich Volk und sind nicht zu schlagen. Der Individualismus des Volkes ist der einzige Schutz gegen den kleinen Mann. Der kleine Mann weiß das nur zu gut. Hätte man nur Admiräle bei der Marine, es gäbe keine Seeschlachten mehr. Menschen gehen auf der Straße spazieren. Einige mit verhangenen Augen wie eine schmutzige Socke. Rekurrenter Rotz verstopft ihnen die Nasengänge. Andere schwingen im Vorübergehen, strahlend mit frischem Blick ihren Stock. Alle sind pingelige Fliegenfanatiker. Aber es gibt zwei Kleinigkeitskrämer-Methoden, Fliegen pingelig aufzuspießen. Mit oder ohne ihre Einwilligung. Man hat Verbotsschilder aufgehängt, die ihnen Angst machen sollen. Die Tafeln haften an der Wand wie Blutegel. Weichen sie ihnen aus, gehen sie doch dicht an ihnen vorbei. Denn sie können sie trotz allem in Erregung versetzen. An beiden Seiten der Gänge lauern die Tafeln und alle 20 Schritt hängt ein Schild: Blutspucken verboten. Aber wer könnte schon Blut spucken? Gendarme, Kompalousier! Haben Sie Ihre Botten gewichst? Jawohl, Brigadier! Dann achten Sie gefälligst darauf! Sie sind voller Taubenmist! Genagelte Schnürstiefel, unentbehrlich für den sanften Gendarm, dämpfen Sie alle Art von Alarm zu dem ureigenen Charme genagelter Schnürstiefel. Gendarme, éduxame! Wie viel Strafzettel haben Sie heute Morgen ausgestellt? Ist ja reizend, Gendarme. Reißen Sie sich zusammen, wir haben ein Auge auf Sie. Genagelte Schnürstiefel, unentbehrlich für den edlen Gendarme, ersticken Sie jedwedes Gebaren mit dem ureigenen Charme genagelter Schnürstiefel. Gendarme, otis bifre! Sie haben Gehirn an Ihrem linken Schuh. Entschuldigen Sie, Brigadier! Das nächste Mal wischen Sie das an den Haaren des Angeklagten ab. Genagelte Schnürstiefel, unentbehrlich für den netten Gendarm, Schmuck wie Waffe im starken Arm, ein willfähriges Vollzugsorgan. Ersticken Sie all unseren Gram, ach, lasst's uns wohl sein unterm Charme genagelter Schnürstiefel. Ein paar Schläge in die Fresse rein, gut gezielter Arschtritt voller Schwung und ein Hieb aufs Nasenbein lässt dich träumen und hält jung. Ein paar Schläge in die Fresse rein, rechts, links, Leberhaken bitte, deine Zehen quetscht ein Mühlenstein und ein Kniestoß in die Körpermitte. Das wirkt besser noch als Rauschgift und Tabletten. Das ist mehr als Selterswasser, Spinat, Sprit. Schöner noch als fette Leber und Kroketten. Macht das federleicht und Appetit. Ein paar Schläge in die Fresse rein. Links, rechts, dass das Leben wieder Sinn hat. Jeden Morgen, wenn man meint, allein zu sein, hauen wir uns unter Freunden die Gesichter platt. Im Jahre 2000 werde ich genau 80 Jahre alt sein. Ganz schön alt. Im Allgemeinen arbeite ich sonntags. Ich hoffe, dass ich dann nicht mehr arbeiten werde. Es wird in dieser Zeit bessere Radio- und Fernsehapparate geben. Aber ich werde sie nicht öfter benutzen als heute. Die Technik wird weiter fortgeschritten sein, aber die Leute werden immer noch genauso blöd sein. Man wird nicht mehr herumfahren können. Die Autos werden in den Straßen bleiben. Die Ratten werden sich darin häuslich niederlassen. Und man wird zu Fuß spazieren gehen. Man wird zum Beispiel die Kämpfe zwischen mechanischen Stieren und Robotermatadoren anschauen gehen. Übrigens wird man da auch den Dienstroboter hinschicken können. So kommt man drumherum, sich selbst hinzubemühen. Das wird dann die totale Erholung sein. Man muss dazu sagen, dass es viel mehr Irrenanstalten geben wird. Jeden Sonntag wird man einen Verwandten oder einen Freund im Irrenhaus besuchen. Es sei denn, man ist selbst dort. In dem Fall wird man seinerseits die sonntäglichen Besuche erwarten. Zu dieser Zeit wird es Leute geben, die auf dem Land leben. Mit Kühen, Hühnern und Fluss. Leute, die Akkordeon spielen und sich im Dorf mit Schweineschlachten oder Weinlese halten, die Zeit vertreiben werden. Aber die werden sonntags ihre Ruhe haben. Niemand wird kommen, um sie zu stören. Denn keine einzige Straße wird im Jahre 2000 mehr an einem Dorf vorbeiführen. Man geht vom Erdöl aus, woraus man Gummi macht. Und aus dem Gummi dann macht Hinz und Kunz Benzin, indem sie aus dem Teig die Quintessenzen ziehen. Ein Kinderspiel für sie, das wäre doch gelacht. Der Fisch ist nichts als Kalk. Der Wein ist Schweineschmalz. Der Frosch Gewebe nur. Das Holz ist Porzellan. Wozu pflanzt man noch Korn, wenn doch kein Blödian? Durch Zink ersetzt man es, durch Nägel allenfalls. Weil er erfindet stets, erreicht der Mensch schon bald zu seinem Nutz und Fromm die große Allgewalt und Wissen unerhört. Gemeinhin sagt man so. Doch Schluss mit dem Geprahl, es ist doch nichts als Bellen. Für eins gibt's keinen Ersatz, nicht hier noch anderswo. Wir brauchen Lebende, um Tote herzustellen. Allen Kindern, die fort sind mit dem Tornister auf dem Rücken, an einem nebligen Morgen im April, möchte ich ein Denkmal errichten. Allen Kindern, die geweint haben mit dem Tornister auf dem Rücken, die Augen niedergeschlagen aus Gram, möchte ich ein Denkmal errichten. Weder aus Stein, noch aus Beton, noch aus Bronze, die unterm beißenden Zugriff des Wetters grün wird. Ein Denkmal ihrer Leiden, ein Denkmal ihrer Angst, sowie ihres Staunens. Da wird die duftende Welt voller Lachen, voller blauer Vögel plötzlich von einem Feuerstoß erfasst, eine neue Welt, wo sich auf einem Körper, der fallen wird, ein Blutfleck ausbreitet. Aber allen, die im Warmen geblieben sind, die Füße unterm Schreibtisch, den Gewinn abschätzend, vom Krieg, den sie gewollt haben. Allen Feisten, all den Hahnreis, die dickbäuchig rumhängen und ihr Geld zählen und zählen, allen diesen werde ich das Denkmal verpassen, das ihnen ziemt. Prügel mit der Peitsche, mit meinen Füßen, mit meinen Fäusten, mit Worten, die auf ihre Falten, auf ihre Hängebacken Zeichen der Schande und der Gemeinheit heften werden. Ich wünsche euch, ihr Kriegsgewinnler, gemeine Schieber, schnöde Händler, ihr Fabrikanten, falsche Magen, ihr Diebe, Plünderer, Ruheständler, das schwere Eisen an den Kragen. Euch straft das Volk für Dividende. Los, heuchelt nur, dass ihr erschauert. Gott bittet ihr um Kriegesende und Satan, dass er ewig dauert. Das findet nun schon eine ganze Weile statt. Es ist verpatzt, dass es von vorn beginnen sollte. Ein mancher, dem sich nichts geändert hat und der sich nie daraus etwas machen wollte, der sich wie Vater und wie Mutter überfrisst, dem alles dieses ziemlich scheußlich ist, sich dem entziehen, wird ihm nicht gelingen. Der Krieg ist da, um Leute umzubringen. Monsieur le Président, verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben. Lest oder lasst es bleiben, wenn euch die Zeit sehr brennt. Man schickt mir da, gebt Acht, die Militärpapiere, dass ich in Krieg marschiere und das vor Mittwochnacht. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen. Das wäre ja zum Lachen. Ich hab kein Kriegstalent. Sei's euch auch zum Verdruss. Ihr könnt mir's nicht befehlen. Ich will's euch nicht verhehlen, dass ich desertieren muss. Seit ich auf Erden bin, sah ich den Vater sterben, sah meine Brüder sterben und weinen nur mein Kind, sah Mutters große Not, nun liegt sie schon im Grabe, verlacht den Bombenhagel und treibt mit Würmern Spott. Als ich Gefangener war, ging meine Frau verdienen. Ich sah nur noch Ruinen. Nichts blieb, was mir mal war. Früh, wenn die Hähne krähen, dann schließ ich meine Türen und will die Toten spüren und auf die Straße gehen. Ich nehme den Bettelstab auf meiner Tour de France durch Bretagne und Provence und sag den Menschen dies: Verweigert Krieg, Gewehr, verweigert Waffentragen, ihr müsst schon etwas wagen, verweigert Militär. Ihr predigt Kompliment, doch wollt ihr Blut vergießen? Dann lasst das Eure fließen, verehrter Präsident. Sagt eurer Polizei, sie würde mich schon schaffen, denn ich bin ohne Waffen. Zu schießen steht ihr frei. Die ursprüngliche Schlussstrophe wurde auf Anraten von Freunden geändert, um das Lied unangreifbar zu machen. Sie lautete: sagt eurer Polizei, sie würde mich nicht schaffen, denn ich besitze Waffen und schieße nicht vorbei. Offener Brief an den Herrn Stadtrat Paul Faber. Sehr geehrter Herr, Sie haben geruht, ein höchst einfaches und anspruchsloses Lied in das Scheinwerferlicht des Tagesgeschehens zu ziehen. Der Deserteur, das Sie im Radio gehört haben und dessen Autor ich bin. Sie haben geglaubt, annehmen zu müssen, dass es sich dabei um eine Beleidigung der Veteranen aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Kriege handele. Sie haben den Polizeipräsidenten aufgefordert, zu veranlassen, dass dieses Lied nicht mehr über den Äther geschickt wird. Dies bestätigt jeden, der es hören möchte, die Existenz einer Zensur beim Radio. Und das ist ein nützliches und wissenswertes Detail. Hier nun einige Erklärungen zu Ihrem Gebrauch. Zunächst eine Frage. Wenn man den Krieg nicht im Frieden angreift, wann wird man das Recht haben, ihn anzugreifen? Oder liebten Sie den Krieg etwa und kämpften aus Spaß? Das ist eine Annahme, die ich mir nicht erlauben würde, denn ich für meinen Teil bin kein aggressiver Typ. Versuchen Sie doch also nicht, dieses Lied, das gegen das Gleiche kämpft, wogegen Sie auch gekämpft haben, für etwas gelten zu lassen, was es nicht ist, indem Sie mit Worten spielen. Das ist kein guter Krieg. Denn es gibt gute Kriege und schlechte Kriege. Wenn auch die Annäherung von Gut und Krieg dergestalt ist, mich zu schockieren. Mich und nicht weniger andere im ersten Augenblick. Wie das Lied Sie im ersten Augenblick hat schockieren mögen. Würden Sie den Krieg, den man die französischen Soldaten 1940 führen lassen wollte, einen guten Krieg nennen? Schlecht bewaffnet, schlecht geleitet, schlecht informiert. Als einzige Verteidigung oftmals nur ein Gewehr, in das noch nicht mal die Patronen passten, die man ihnen gab. Haben die Soldaten von 1940 der Welt eine Lektion in Intelligenz verpasst, indem sie sich zu kämpfen weigerten? Wer dazu in der Lage war, hat sich geschlagen. Und sehr gut geschlagen. Aber die schöne Geste, die darin besteht, sich für nichts umbringen zu lassen, ist heute nicht mehr in Mode, wo man mechanisch tötet. Sie hat nicht mal mehr symbolischen Wert. Wenn man glauben will, dass sie den einmal hatte, weil sie dem Besiegten immerhin Respekt vor dem Sieger abzwang. Übrigens ist der Tod für das Vaterland sehr gut. Trotzdem dürfen wir nicht alle sterben. Denn wo bliebe da das Vaterland? Das ist ja nicht die Erde, das Vaterland. Das sind die Leute. Es sind nicht die Soldaten, sondern die Zivilbevölkerung, die man verteidigen soll. Und Soldaten haben nichts Eiligeres zu tun, als wieder Zivilisten zu werden. Da das bedeutet, dass der Krieg zu Ende ist. Glauben Sie mir, Veteran, das ist ein gefährliches Wort. Man sollte nicht stolz darauf sein, im Krieg gewesen zu sein, man sollte es bedauern. Es gibt Berufssoldaten, die den Krieg als eine unvermeidliche Plage ansehen und sich bemühen, ihn abzukürzen. Sie tun Unrecht daran, beim Militär zu sein. Damit erklären Sie sich von vornherein als entmutigt und geben zu, diese Plage nicht verhindern zu können. Aber diese Soldaten sind ehrliche Männer. Dumm, aber ehrlich. Jedoch, mein lieber Herr Faber, stellen Sie sich vor, gewisse Berufssoldaten finden, dass der Krieg kein anderes Ziel hat, als Leute umzubringen. Der General Bradley zum Beispiel, dessen Kriegserinnerungen ich übersetzt habe, sagte es ganz offen. Unter uns. 9/10 der Leute haben ganz falsche Vorstellungen von diesem Typus des Berufssoldaten. Die Geschichte, die gelehrt wird, ist voll von Erzählungen ihrer unnötigen Heldentaten und ihrer barbarischen Zerstörungen. Der Prahlhans hat den Zivilisierten immer dazu zu zwingen gewusst, sich für seine uninteressante Person zu interessieren. Wo die Aufmerksamkeit nicht von selbst entsteht, muss man sie wohl verlangen. Und was gibt es Einfacheres, wenn man über Waffen verfügt? Nein, Herr Faber, suchen Sie die Beleidigung nicht da, wo sie gar nicht ist. Ich sage ganz klar, was ich meine. Und ich habe niemals den Wunsch verspürt, die Veteranen der beiden Kriege zu beleidigen. Die Kämpfer der Resistance, unter denen ich viele Freunde habe, und die Kriegstoten, unter denen ich noch mehr hatte. Niemals werde ich Männer beleidigen, die man als Zivilisten wie mich in eine Uniform gesteckt hat, um sie wie bloße Gegenstände zu töten, während man ihnen den Kopf voller leerer Befehle und trügerischer Vorwände stopfte. Zu kämpfen, ohne zu wissen, warum, ist die Tat eines Dummkopfes, nicht eines Helden. Held ist derjenige, der seinen Tod akzeptiert, wenn er weiß, dass er den Werten, die er verteidigt, nützen wird. Der Deserteur in meinem Lied ist nur ein Mann, der nicht weiß. Und wer erklärt es ihm? Ich weiß nicht, aus welchem Krieg Sie Veteranen sind. Aber wenn Sie im Ersten Weltkrieg waren, müssen Sie anerkennen, dass Sie zum Krieg begabter waren als zum Frieden. Diejenigen, die wie ich 1940, 20 Jahre alt waren, haben ein lustiges Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich stelle mich nicht als Tapferin hin. Ich habe nicht gekämpft, da ich aufgrund einer Herzkrankheit zurückgestellt wurde. Ich bin nicht deportiert worden, habe nicht kollaboriert. Ich bin 4 Jahre lang ein unterernährter Dummkopf unter vielen anderen geblieben. Einer, der nichts verstand. Weil man zum Verstehen einen haben muss, der einem etwas erklärt. Heute bin ich 34 Jahre alt und ich sage Ihnen, wenn es darum geht, die ich liebe, zu verteidigen, will ich sofort kämpfen. Wenn es darum geht, unter einem Napalmhagel in einem elenden Kampf zufällig zu fallen, obskure Schachfigur einer von politischen Interessen geleiteten Schlägerei, dann weigere ich mich und gehe in den Untergrund. Ich werde dann meinen Krieg führen. Fragen Sie die ehemaligen Kämpfer von Indochina, was sie dazu meinen. Das ganze Land hat sich gegen den Indochina-Krieg erhoben, nachdem man endlich erfahren hatte, worum es sich dabei handelte. Und die jungen Leute sich da hinten hatten umbringen lassen, weil sie glaubten, einer Sache zu dienen. So hatte man ihnen gesagt. Wenn man aber sieht, wie ein Krieg innerhalb eines Monats durch den Willen eines Mannes endet, der sich auf diesem Gebiet nicht mit vagen und ruhmreichen Worten zufrieden gibt, muss man wohl glauben, wenn man es nicht schon verstanden hatte, dass dieser Krieg da jedenfalls nicht unvermeidlich war. Aber vielleicht lesen Sie ja nicht. Philippe de Perret zum Beispiel. Einer, der von dort zurückgekehrt ist und sein Buch Operation Pfusch. Wenn Sie sich mit dem Radio zufrieden geben, dann sind Sie natürlich auf dem Gebiet der Information nicht verwöhnt. Als Mittel des kulturellen Fortschritts ist das Radio theoretisch hervorragend. Aber es wird nicht gerade fachgerecht eingesetzt. Ich könnte mich übrigens mit Ihnen streiten. Wer sind Sie denn eigentlich, Herr Faber, dass Sie glauben, mich derart angehen zu können? Halten Sie sich für ein Vorbild, einen Wertmaßstab? Ich möchte das nur zu gerne glauben. Ich will Faber wohl folgen. Aber die Männer meiner Generation haben die Nase voll von guten Lehren. Sie ziehen echte Vorbilder vor. Bisher habe ich mich da mit Leuten wie Einstein zufrieden gegeben, um nur ihn zu nennen. Ach ja, hören Sie mal, was er, Einstein, über die Soldaten schreibt. Dieses Thema bringt mich auf die schlimmste Erfindung. Die bewaffneten Massen, das Militärregime, das ich hasse. Ich verachte denjenigen zutiefst, der mit Lust in Reih und Glied marschieren kann, hinter einer Musik her. Dass er ein Gehirn mitbekommen hat, kann nur irrtümlicherweise geschehen sein. Etwas Rückenmark würde vollauf genügen. Man müsste diese Schande der Zivilisation so schnell wie möglich verschwinden lassen. Das Heldentum auf Befehl, die blödsinnigen Gewalttaten, wie ich das alles hasse. Wie elend und verachtenswert erscheint mir der Krieg. Ich würde mich lieber in Stücke schneiden lassen, als an einem solch kläglichen Akt teilzunehmen. Trotz allem denke ich immer noch so gut von der Menschheit, dass ich davon überzeugt bin, dass dieses Gespenst seit langem verschwunden wäre, wenn der gesunde Menschenverstand der Völker nicht systematisch, mit Hilfe von Schule und Presse, von den Interessenvertretern aus Politik und Wirtschaft korrumpiert würde. Würden Sie Einstein angreifen, Herr Faber? Das ist gefährlicher, als Villon anzugreifen. Ich warne Sie. Und erzählen Sie mir nicht, dass Einstein ein Idiot sei. Alle holen sich ihre Formeln bei ihm und beeilen sich, die Gebrauchsanweisung zu vergessen. Sie sind schlechte Schüler. Und nicht Einstein ist verantwortlich für Hiroshima oder die langsame Vergiftung des Pazifiks. Also, ich bin durchaus bereit, Einstein als Vorbild durch Sie zu ersetzen, wenn Sie mir beweisen, dass ich dabei gewinne. Ich kaufe nämlich die Katze nicht im Sack. Und noch eins, Herr Faber. Wenn das Radio Sie ärgert, drehen Sie am Knopf. Oder verschenken Sie es. Das habe ich vor 6 Jahren getan. Suchen Sie sich aus, was Ihnen gefällt. Aber lassen Sie die Leute singen und anhören, was Ihnen gefällt. Es war doch die Freiheit im Allgemeinen, die Sie verteidigten, als Sie kämpften. Oder war es die Freiheit zu denken wie Herr Faber? In der Hoffnung, dass ich Sie nicht für einen Heuchler zu halten habe, sondern dass sie in Wirklichkeit nichts begriffen hatten und dass der vorliegende Brief Licht in das Dunkel bringt. Mit freundlichen Grüßen. Boris Vian. Dieser Text entstand 1955 und war für die Zeitung France Dimanche bestimmt, die ihn aber nicht druckte. Auf einer Straße im Tal, frühmorgens im Jänner, gingen vier Männer und kein Korporal. Weil sie Kumpels waren, kleideten sie sich gleich. Eine schmutzige Hose, gemeine Soldatenschuhe, ein plumper Kapuzenmantel für Pferde, eine fettverschmierte Flinte, Wickelgamaschen, ein lächerlicher Helm, eine Kürbisflasche zum Trinken. Weil sie Kumpels waren, trennten sie sich nicht. Sie taten alles zusammen und teilten alles. Krumme Nase, mittelgroße Nase, gerade Nase, aufgeworfene Nase, gewöhnlicher Mund, Kinn rund. Seit einiger Zeit schließlich kleideten sie sich gleich, weil sie Kumpane waren. Grund zur Eifersucht bestand nicht. Für jeden von ihnen gab es einen guten Meter Erde mit einem kleinen Kreuz. Besondere Kennzeichen? Keine. Verzeihung, am Revers Ihrer Jacke sehe ich einige ins Knopfloch geknotete Bruchstücke bunter Bänder befestigt. Darf ich mir erlauben, von Natur aus neugierig nach Ihrem Zweck zu fragen? Dieses hier ist die Militärmedaille, das andere das Kriegskreuz und das hier die Ehrenlegion von Dior, die Rosette. Ich sehe weder Medaille noch Kreuz, sondern nur hübsche bunte Schleifen. Sollte es einen Krieg gegeben haben und Sie sind... 14, 18. Ich drücke mich schlecht aus. Sind Sie etwa aus dem Krieg zurückgekommen? Ohne eine einzige Schramme, junger Mann. Wollen Sie damit sagen, dass dieser Krieg von 14 schlecht geführt worden ist? Man ahnte es zwar bisweilen, doch Zweifel ist jetzt nicht mehr möglich. Der Augenblick ist gekommen, es in aller Öffentlichkeit zu sagen. Der Krieg ist ein Schwindel. Es scheint mir deshalb nützlich und geboten, die Aufmerksamkeit der anständigen Bürger endlich auf die schlechte Verwendung ihrer Steuergroschen zu lenken. Ja, man betrügt uns. Ja, die Kriege werden schlecht geführt. Ja, es gibt unter den Kämpfern Überlebende. Die Wahrheit ist entsetzlich. Ganz schwarz mit rosafarbenen Flecken. Hier ist sie. Nach jedem Krieg kommen Tausende von Kämpfern wohlbehalten zurück. Ich will Abstand davon nehmen, mit besonderem Nachdruck auf die psychologischen Gefahren dieses traurigen Zustands hinzuweisen. Sie sind eindeutig, kolossal, monströs. Das Individuum, das aus dem Krieg zurückkehrt, hat zwangsläufig mehr oder weniger die Vorstellung, dass er gar nicht so gefährlich war. Dies trägt zum Scheitern des Folgenden bei und führt dazu, die Kriege im Allgemeinen nicht ernst zu nehmen. Aber das ginge noch an. Beim Kämpfer, der nicht gefallen ist, kommt es im Unterbewusstsein zur Mentalität eines Versagers. Sein Anliegen wird es sein, die Scharte auszuwetzen, diesen Mangel zu kompensieren und folglich wieder dazu beizutragen, den nächsten vorzubereiten. Wie aber soll er ihn gut vorbereiten, ist er doch bei dem Vorangegangenen gut davongekommen und hat sich folglich vom Standpunkt des Krieges aus gesehen disqualifiziert. Dazu also verwendet man das Geld, das wir zahlen. Das also macht man mit meinen, mit unseren Steuern, mit unseren Bemühungen und Anstrengungen. Das also macht man mit der Arbeit dieser 10.000 braven Werktätigen, die von morgens bis abends, vom ersten Monat des Jahres bis zum letzten, sich damit abrackern, Granaten zu drehen, unter Lebensgefahr gefährlichen Sprengstoff herzustellen und in zugigen Werkshallen Flugzeuge zu montieren, die ebenfalls nicht zurückkommen dürften, die aber manchmal doch zurückkommen. Man hat mir Fälle genannt. Das Leben fügt Wunden zu. Oh, dass ein Großteil der Verantwortung für dies alles dem Feind zufällt, das will ich nicht in Abrede stellen. Auch der Feind erfüllt nicht seine Pflicht. Trotzdem müssen wir zugeben, dass wir ihn an der Erfüllung dieser Pflicht auch ein wenig hindern. Ein Feind, dem ein wenig geholfen würde, wäre in der Lage, uns bis zum letzten Mann zu vernichten. Doch weit davon entfernt, ihm zu helfen, geben wir ihm einen Schlag auf die Nase mit der Roten Armee, mit der Weißen Armee, dem Mörser, der Kanone, der breit gefächerten Bombe, dem Napalm. Wenn wir bisweilen, wie 1940, eine neue Taktik anwenden, indem wir versuchen, ihn dazu zu bringen, ganz schnell zu laufen, damit er von seinem eigenen Schwung mitgerissen ins Meer fällt, so müssen wir doch zugeben, dass solche Beispiele selten sind. Und dass 1940 auf jeden Fall die Technik nicht ausgereift war, weil wir nicht als Erste ins Wasser gesprungen sind, um den Feind hinter uns herzulocken. Aber was? In jedem Krieg wiederholt sich das gleiche unerfreuliche Phänomen. Man verpflichtet massenweise Amateure. Dabei ist der Krieg nicht etwas x-beliebiges. Er wird geführt, um Leute umzubringen. Und sowas kann man lernen. Nun, was geschieht? Man lässt diese Amateure von betagten oder zu den unteren Dienstgraden gehörenden Berufskriegern ausbilden. Von solchen also, die einen vorangegangenen Krieg verpatzt haben, die ungeheuer viel Material verschwendeten und sehr viel kosteten, die aber das Wichtigste vernachlässigten, das Hinscheiden des Kämpfers. Ich sehe mich plötzlich verhöhnt, bestohlen, hereingelegt. Wir haben nicht die Kriege, für die wir bezahlen, und wir sind unzufrieden. Niemand wird leugnen, dass dazu Grund besteht. Stellen wir uns doch durch einen majestätischen Höhenflug des Geistes einen gelungenen Krieg vor. Stellen wir uns einen Krieg vor, bei dem die ganze Munition verbraucht ist, allen Arbeitern der Rohstoff fehlt, alle Soldaten und Vorgesetzten abgeknallt worden sind. Und dies auf beiden Seiten, in beiden Lagern. Ach, ich weiß genau, ein solches Ergebnis würde eine sorgfältige Vorbereitung erfordern. Aber Kriege werden mit einer Leichtfertigkeit, einer Dreistigkeit erklärt, die diesen idealen Krieg unrealisierbar macht, für den wir wieder alle Hoffnung auch weiterhin, und so soll es bleiben, unseren täglichen Obolus entrichten. Möge man also erwachen. Noch ist Zeit dazu. Stellen wir uns dieser gefährlichen Strömung entgegen, die uns in den Abgrund reißt. Man möge mir glauben, an dem Tag, an dem niemand mehr aus dem Krieg zurückkehrt, ist er endlich richtig geführt worden. An diesem Tag wird man feststellen, dass ein Krieg genügt, um die Vorurteile zu beseitigen, die dieser Vernichtungsart anhaften. An diesem Tag wird es für immer unnötig sein, von Neuem zu beginnen. Heute Morgen sind wir angekommen und man empfing uns nicht gut, denn es war niemand am Strand außer einem Haufen Toter und Stücke von Toten, Tanks und demolierten Lastwagen. Aus allen Ecken Kugeln, ich mag das nicht, diese Unordnung zum Spaß. Wir sind ins Wasser gehüpft, aber es war tiefer, als es aussah und ich bin auf einer Konservenbüchse ausgerutscht. Dem Vogel, der genau hinter mir war, hat eine Kugel drei Viertel seines Gesichts weggerissen und ich habe die Konserve zur Erinnerung behalten. Die Stücke vor seinem Gesicht habe ich in meinen Helm getan, ihm gegeben und er ist weggegangen, um sich behandeln zu lassen, aber offenbar den falschen Weg, denn er ist ins Wasser gegangen, bis er nicht mehr stehen konnte und ich glaube nicht, dass er unter Wasser genug sieht, um sich nicht zu verlaufen. Oberhalb des Strandes hatte man gute Sicht. Auf dem Meer rauchte es an allen Ecken und das Wasser spritzte hoch. Man sah auch die Blitze von den Salven der dicken Schlachtschiffe und ihre Granaten flogen einem mit komisch dumpfem Lärm über den Kopf, ein durch die Luft getriebenes zylindrisches Stück Geräusch. Der Hauptmann ist angekommen. Wir waren noch 11. Er hat gesagt, dass das nicht viel ist, aber wir würden es auch so schaffen. Später sind wir aufgefüllt worden. Für den Augenblick hat er uns Löcher graben lassen. Zum Schlafen dachte ich, aber nein, wir mussten rein und weiterschießen. Ich habe meine Augen kräftig gerieben, um besser zu sehen, denn der Schweiß hinderte mich am Sehen. Im Übrigen ging die Knallerei weiter und es brannte überall und der Hauptmann ist zurückgekommen. Er benutzte nur seinen linken Arm. Können Sie mir den rechten ganz fest an den Körper binden? Ich habe ja gesagt und angefangen, ihn mit Verbänden zu umwickeln. Und dann hat er mit beiden Füßen gleichzeitig den Boden fahren lassen. Ist auf mich gefallen, weil eine Granate hinten angekommen war. Er ist sofort steif geworden. Das soll vorkommen, wenn man sehr erschöpft stirbt. Ja, jedenfalls konnte ich ihn so bequemer von mir runternehmen. Dann muss ich eingeschlafen sein. Und als ich aufwachte, kam der Lärm von weiter her und einer von den Kerlen mit roten Kreuzen um den Helm goss mir Kaffee ein. Danach sind wir ins Landesinnere aufgebrochen und haben versucht, die Ratschläge unserer Ausbilder und die Sachen, die man bei Manövern lernt, anzuwenden. Der Jeep von Mike ist vorhin zurückgekommen. Fred fuhr und Mike war zweigeteilt. Mit Mike waren sie auf einen Eisendraht gestoßen. Man montiert jetzt vorne an die anderen Kisten Stahlschneider, denn es ist zu heiß, um mit aufgerichteter Windschutzscheibe rumzufahren. Es ballert noch an allen Ecken und wir machen Patrouille auf Patrouille. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell vorgerückt. Und wir haben Mühe, die Verbindung mit dem Nachschub aufrechtzuerhalten. Sie haben uns heute Morgen mindestens 9 Panzer kaputt gemacht. Und es ist eine komische Geschichte passiert. Einem Kerl ist die Bazooka losgegangen. Und er ist hinten mit seinem Gurt hängen geblieben. Er hat gewartet, bis er auf 40 Meter war. Dann ist er mit dem Fallschirm abgesprungen. Ich glaube, wir werden Verstärkung anfordern müssen, denn ich höre gerade etwas wie ein großes Scherengeräusch. Sie müssen uns von unserer Einheit abgeschnitten haben. Immer noch eingekesselt. Jetzt regnet es seit 2 Tagen. Auf dem Dach liegt nie noch jeder zweite Ziegel, aber die Tropfen fallen genau an der richtigen Stelle und wir sind nicht wirklich nass. Keinen Schimmer, wie lange das noch dauern wird. Ewig Patrouillen, aber es ist ziemlich schwer, ohne Übung durch ein Scherenfernrohr zu sehen. Und anstrengend, Länger als eine Viertelstunde, bis über den Kopf im Schlamm zu stehen. Gestern sind wir auf eine andere Patrouille gestoßen. Wir wussten nicht, ob es eigene Leute waren oder welche von drüben. Aber unter Schlamm konnte man ruhig schießen, denn man kann sich da unmöglich wehtun. Nur die Zünder gehen los. Wir haben alles versucht, um den Schlamm loszuwerden. Wir haben Benzin darüber gekippt. Es brennt ihn trocken, aber hinterher verbrennt man sich beim Drüberlaufen die Füße. Das Beste wäre wegbaggern, bis auf den festen Boden. Aber auf festem Boden sind Patrouillen noch schwieriger als im Schlamm. Man könnte sich wohl oder übel damit einrichten. Lästig ist nur, dass es inzwischen so weit ist, dass er anfängt, Gezeiten zu haben. Im Augenblick geht es, er steht in Zaunhöhe. Leider steigt er nachher wieder bis zur ersten Etage und das ist unangenehm. Heute Morgen ist mir eine blöde Sache passiert. Unter dem Schutzdach hinter der Baracke wollte ich was Lustiges für die beiden Kerls aushecken, die man durch das Fernrohr sehr gut beobachten kann, wie sie uns beobachten. Ich hatte einen kleinen 81er Mörser und verstaute ihn in einem Kinderwagen. Und Johnny sollte sich als Bäuerin verkleiden und ihn spazieren fahren, aber zuerst ist mir der Mörser auf den Fuß gefallen. So was passiert mir jetzt öfters. Und dann, während ich mich langlegte und mir den Fuß hielt, ist er losgegangen und hat im zweiten Stock eins dieser Flügeldinger in die Luft gejagt, genau ins Klavier des Hauptmanns, der gerade Jada spielte. Das hat er in einen Höllenlärm gemacht. Das Klavier ist futsch, aber das Unangenehmste war, dass dem Hauptmann nichts fehlte. Jedenfalls nicht genug, um ihn davon abzuhalten, brutal zu werden. Zum Glück hat kurz darauf ein 88er das gleiche Zimmer getroffen. Der Hauptmann hat nicht daran gedacht, dass sie sich am Rauch der ersten Detonation orientiert hatten und sich bei mir bedankt, indem er erklärte, ich hätte ihm das Leben gerettet, weil er meinetwegen heruntergekommen sei. Mir war das jetzt völlig gleichgültig. Wegen meiner beiden eingeschlagenen Zähne und auch, weil alle seine Flaschen genau unter dem Klavier gestanden hatten. Wir werden immer enger eingekesselt. Ununterbrochen prasselt das auf uns. Zum Glück fängt das Wetter an, sich zu beruhigen. Es regnet nur noch 9 von 12 Stunden. In einem Monat können wir auf Verstärkung aus der Luft rechnen. Proviant ist da für 3 Tage. Die Flugzeuge fangen an, uns per Fallschirm Zeug runterzuwerfen. Ich erlebte eine Enttäuschung, als ich das erste Ding öffnete. Es war ein Haufen Medikamente drin. Oben fängt's wieder an zu brummen. Der Himmel hat sich ein bisschen aufgehellt. Und sie schicken wieder Fallschirme, aber sieht so aus, als wären es diesmal Kerle. Es waren wirklich Kerle. 2 Spinner waren dabei. Sie sind gleichzeitig abgesprungen und haben sich mit dem Messer die Fallschirmleine zerschneiden gespielt. Leider hat der Wind sie getrennt, sodass sie mit Gewehrschüssen weitermachen mussten. Ich habe selten so gute Schützen gesehen. Ja, wir begraben sie gleich, weil sie ein bisschen von zu hoch runtergefallen sind. Ich habe jetzt ein Halstuch aus Fallschirmseide. Gelb und grün auf braun passt gut zu meiner Bartfarbe. Aber morgen werde ich mich für den Erholungsurlaub rasieren. Ich war so aufgeregt, dass ich einen Ziegelstein über Johnnys Kopf geschwungen habe, der gerade einen Kerl verfehlt hatte. Und jetzt fehlen mir noch 2 Zähne. Dieser Krieg schadet den Zähnen. Gewohnheit stumpft die Gefühle ab. Was habe ich zu ihr Gett gesagt? Namen haben die als ich mit ihr im Casino vom Roten Kreuz tanzte und sie hat geantwortet, Sie sind ein Held. Aber ich hatte keine Zeit, mir eine geistreiche Antwort einfallen zu lassen, denn Mac tippte mir auf die Schulter, da musste ich sie ihm lassen. Da gibt es viele Mädchen. Ich verstehe sogar, was man ihnen sagt. Und da bin ich rot geworden. Aber man kann nicht viel mit ihnen anfangen. Der Uniformstoff ist zu dick, stumpft auch die Gefühle ab. Und dieses Orchester spielte viel zu schnell. Ich bin rausgegangen. Ich habe gleich eine Menge anderer gefunden. Nicht dieselbe Sorte, sondern schneller vom Begriff. Aber es kostet mindestens 500 Francs und auch nur, weil ich verwundet bin. Komisch, die haben einen deutschen Akzent. Ich glaube nicht, dass ich hier noch lange bleibe. Es wird langsam langweilig. Heute Abend gehe ich mit Jacqueline ins Kino. Die habe ich gestern Abend im Club kennengelernt. Aber ich glaube, sie ist schwer von Begriff. Denn sie nimmt meine Hand jedes Mal weg und beim Tanzen bewegt sie sich überhaupt nicht. Die Soldaten hier machen einen Grusel, völlig verlumpt und nicht zwei tragen die gleiche Uniform. Man kann eigentlich nichts anderes tun, als auf den Abend warten. Wieder zurück. Die Stadt ist doch weniger langweilig als das hier. Wir rücken sehr langsam vor. Jedes Mal, wenn die Artillerie reinen Tisch gemacht hat, wird eine Patrouille losgeschickt und jedes Mal kommt einer der Patrouillenkerls von Einzelschützen erledigt zurück. Dann fängt wieder die Artillerie an, Flugzeuge werden geschickt, die alles zusammenhauen und 2 Minuten später fangen die Einzelschützen wieder an zu schießen. Gerade kommen wieder die Flugzeuge. Ich zähle 72. Keine sehr großen Flugzeuge, aber das Dorf ist klein. Von hier aus sieht man, wie die Bomben spiralförmig runtergehen. Es macht ein etwas dumpfes Geräusch mit schönen Staubsäulen. Wir werden wieder angreifen, aber erst muss eine Patrouille geschickt werden. Das sieht mir ähnlich. Ich bin dabei. Etwa 1,5 Kilometer müssen wir zu Fuß und ich laufe nicht gern so lange. Aber in diesem Krieg hat man keine Wahl. Wir hocken uns hinter den Schutt der ersten Häuser und ich glaube, in dem Dorf steht von vorn bis hinten sowieso keins mehr. Es scheinen auch nicht viele Einwohner übrig geblieben zu sein. Die wir sehen, haben ein komisches Gesicht, sofern sie noch eins haben. Sie müssen verstehen, dass wir es nicht riskieren können, Leute zu verlieren, um sie und ihre Häuser zu retten. 3/4 der Häuser sind sowieso sehr alt und wertlos. Und außerdem ist es ihr einziges Mittel, die anderen loszuwerden. Das verstehen sie übrigens meistens, obwohl einige meinen, dass es nicht das einzige Mittel ist. Ach, im Grund geht es ja nur sie etwas an. Vielleicht haben sie an ihren Häusern gehangen, aber sicher nicht in dem Zustand, in dem sie jetzt sind. Ich habe gerade einen Brief von Jacqueline bekommen. Sie muss einen anderen gebeten haben, ihn auf die Post zu bringen, denn er war in einem von unseren Kuverts. Bestimmt, das ist ein komisches Mädchen, aber wahrscheinlich haben alle Mädchen keine gewöhnlichen Gedanken. Seit gestern haben wir wieder ein bisschen zurückgehen müssen, aber morgen rücken wir wieder vor. Immer die gleichen, völlig zerstörten Dörfer, das macht einen ganz trübselig. Ich wünschte, es wäre alles vorbei, um endlich eine Zivilkrawatte mit blauen und gelben Streifen zu kaufen. Gleich geht's los. Wir sind wieder ganz dicht an der Front und es kommen schon Granaten. Es regnet, ist nicht sehr kalt. Der Jeep fährt gut. Wir werden aussteigen und zu Fuß weiterlaufen. Es scheint aufs Ende zuzugehen. Ich weiß nicht, woran man das sieht, aber ich möchte jedenfalls so heil wie möglich herauskommen. Es gibt noch Stellen, wo hart gekämpft wird. Nicht abzusehen, wie das ausgeht. In 14 Tagen habe ich wieder Urlaub und ich habe Jacqueline geschrieben, dass sie auf mich warten soll. Das war wahrscheinlich verkehrt. Man soll sich nicht fangen lassen. Ich stehe immer noch auf der Mine. Heute Morgen sind wir auf Patrouille gegangen und wie immer ging ich als Letzter. Sie sind alle daran vorbeigelaufen, aber ich habe das Klicken unter meinem Fuß gehört und bin sofort stehen geblieben. Die Dinger gehen erst los, wenn man seinen Fuß wegnimmt. Ich habe den anderen zugeworfen, was ich einstecken hatte, und habe ihnen gesagt, sie sollen weggehen. Ich bin ganz allein. Ich soll warten, bis sie wiederkommen. Aber ich habe ihnen gesagt, sie sollen nicht wiederkommen. Und ich könnte versuchen, mich flach auf den Bauch zu werfen. Aber ich habe Angst, dann vielleicht ohne Beine leben zu müssen. Ich habe nur mein Notizbuch und den Bleistift behalten. Ich werde sie wegwerfen, bevor ich mich auf das andere Bein stelle. Und das muss ich, weil ich den Krieg satt habe und weil mir die Ameisen kommen. Der letzte Walzer. Die letzte Zeitung. Das letzte Croissant. Banaler Morgen. Passanten. Und wir nähern uns dem Ende des Problems. Der letzte Sonnenstrahl. Der letzte Trumpf. Der letzte Kaffee. Der letzte Sou. Adieu, ich gehe weg von dir. Das letzte Hotel, die letzte Liebe, der letzte Kuss, der letzte Tag. Adieu, ihr Dinge, die mir teuer sind. Der letzte Gewissensbiss, der letzte Koller, der letzte Tupfer. Der letzte Abend. Ich gehe auf Nimmerwiedersehen. Wenn ich mal Wind im Schädel habe, Grünspan in meinen Knochen, dann glaubt man vielleicht, dass ich mich labe. Der Schein indes, er trügt den Mann. Denn fehlen wird mir stur mein Plastikelement, mein Element, Ment, Ment, gefressen von der Rattenkreatur. Mein Dingsbums fehlt mir auch, die Waden und der Bauch. Die Schenkel und der Schlauch, den ich zuweilen brauche. Die Haare und der Hauch, die Augen blau und fein, mein wohlgeformtes Bein, mit dem ich trat, worein. Auch meine Riesennase, Herz, Leber und die Blase, all dieses Nichts im Glase versetzte in Ekstase. Den Graf und seine Gräfin, den Papst und seine Päpstin, den Abt und seine Äffin und Sportsleute zuhauf. Auch werd ich nicht mehr haben den etwas weichen Phosphor. Das Hirn, das ganz klar sah. Mein Ende ist bald nah. Die Knochen grün, der Schädel windig. Alt werden ist doch wirklich kindisch. Ringsum. Der Tag wird kommen, wo ich sehen werde, mit erhobenem Kopf, wie er explodiert. Mein trauriger Planet. Er heißt Erde und gibt vor, er sei zivilisiert. Mir fehlt ganz schlicht die Lust zu schreiben, ein Gedicht. Es bringt ja doch nur Frust. Man denkt, ich sei nicht dicht. Ich fühle mich sehr alt. Ich fühle mich sehr kalt. Ich fühle mich so faul. Drum halte ich jetzt das Maul. Der Krieg ist da, um Leute umzubringen und andere ungemütliche Wahrheiten. Das war ein Abend mit dem Militärexperten Boris Vian. Es sprachen Donate Höffer, Hans Diehl und Walter Renneisen. Ton und Schnitt Walter Joost und Birgit Schilling. Regieassistenz Alexander Schumacher. Manuskript und Regie Heinz von Kramer. Redaktion Marlies Gerhardt. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart. Thank you.